nur Unwissende oder Dummköpfe wie Sie, Herr Dr. Al-Sabti, also die... Herr Pasteurs, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Sagt es niemand nur den Weisen, weil die Menge gleich verhöhnet. Das Lebendige will ich preisen, das nach dem Flammen tot sich sehnet. Das sagen wir also, das. Ich fange mit dem Lied an. Unter Deutschen. Hikmet Al-Sabti und die Politik. Feature von Alexa Hennings. Sagt es niemand nur den Weisen. Sagt es niemand nur den Weisen. Weil die Menge gleich verhöhne. Sagt es niemand nur den Weisen. Sagt es niemand nur den Weisen. Sagt es niemand nur den Weisen. Hier ist der interkulturelles Zentrum. Das sind mehrere Migrantenvereine sitzen hier, also Freunde der russischen Sprache, afrikanischer Verein, hallo, und Migrantenrat und ein vietnamesischer Verein. Und, das ist praktisch nur so ein Gebäude für alle. Hallo, Jim. Hallo. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe dir mal Dank. E-Mail geschickt, aber keine Antwort gekriegt. Ach so? Ja, so ist es mir eigentlich. Ah. Rostock, September 2011. Ein Plattenbau. Tagung des Migrantenrats. Tagesordnungspunkt 3, die Landtagswahl. Jetzt haben wir auch unseren eigenen Vertreter da im Landtag. Und zwar unser Hikmet, Sie wissen das alle, ist jetzt auch Mitglied des Landtages. Ich finde seinen Sieg sehr toll eigentlich. Ein wunderbares Erlebnis für uns alle. Er ist der erste Migrant überhaupt im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Du vertrittst da jetzt nicht nur deine Partei, du vertrittst uns alle. Du bist jetzt also die Stimme der Migranten von Mecklenburg-Vorpommern da im Landtag. Und ich will dich jetzt ganz herzlich gratulieren. Pralinen und Blumen im durchsichtigen Knisterpapier. Rote Gerbera. Ein kleiner, schmaler Mann steht auf. Dunkelblaue Weste überm Streifenhemd. Schwarze Jeans. Hikmet Al-Sabti. Ich wünsche mir auch diese Kraft, die du mir gewünscht hast, Juri, dass ich dann meine Arbeit weitermache und ob es mir gelingt, auch vielleicht die Hälfte gelingt oder vielleicht ein bisschen, aber trotzdem, Erfolg muss dabei sein. Aber vielen Dank nochmal. Migrantenrat, Integrationsverein, Friedensverein, Parteigruppe, die Band. Vergiss uns nicht, Hikmet, rufen ihm alle hinterher. 4 Jahre Schwerin, 4 Jahre Landtag liegen vor ihm. Die Ruhe, die ich in mir habe, die ist gut für mich. Ich bin nicht aufgeregt. Es gibt manchmal Sachen, die für mich belastend sind. Und das war das so viel Lesen und das am Deutsch. Es ist für mich zu schwierig. Deswegen demnächst werde ich damit nur Probleme damit haben. Ansonsten das Menschliche, das ist kein Problem. Wie gesagt, das bleibt. Hallo. Wenn man irgendwas, sage ich mal, wie Sie sagten, Gesetzvorlage, man kommt, das ist mal die Kommentare drüber. Gut, mal schauen, ich lese, was ich kann. Und wenn irgendwann das Gehirn sagt, jetzt kannst du nicht mehr, dann halt. Hikmet Al-Sabti ist 57 und hat kaum noch Haare auf dem Kopf, als er Abgeordneter wird. So viel Geld wie jetzt hat er noch nie in seinem Leben verdient. Er lebte von Übersetzung und Musik. Im Landtag hat Al-Sabti den Spitznamen Goethe. Das ist nicht freundlich gemeint. Oh, der Goethe, höhnen die auf den Fensterplätzen, wenn er ans Rednerpult tritt. Weil er Goethe-Gedichte aus dem westöstlichen Divan vertont hat. Rechts am Fenster sitzen die 5 NPD-Leute. Ganz links, an der Wand, die 14 Linken. Dr. Hikmet Al-Sebti ist der 14. Linke. Auf dem eigentlich aussichtslosen Listenplatz ist er gerade noch hineingerutscht ins Parlament. Ein Iraker mit deutschem Pass. Ein dreifaches Feindbild. Linker, Ausländer, Intellektueller. Ein Araber, der Goethe singt, der sich des deutschen Nationalheiligtums bemächtigt. Ein schwerer Schlag für die von den Fensterplätzen. Als ich nach Deutschland kam, habe ich gedacht, wie machst du deine Musik den Einheimischen, also schmackhaft? Und habe ich gedacht, irakische Musik ist ja Jammermusik, das wird immer so genannt und ist ein bisschen traurig. Und habe ich gedacht, da lieber ein Lied, arabischer Text und direkt danach die Übersetzung des ins Deutsche, aber in der gleichen Melodie. Und so war ein Lied gerade auch, die ich singe mit meiner Truppe, Urud al-Mahabbe. Also zu Deutsch heißt das Blumen der Liebe. Also meine Kinder finden den Namen kitsch, aber ich finde es gut. أغنيتي صرخة جبارة ما اللي ذا فلوش تردير دين بيت قوية تهز الجبال تاسس دي قلاوة دي بابا فازت تنشر الأمل والحب والسلام تنشر الأمل والحب والسلام هاي اللي إز إما في دشتا إما في دشتا يقال فودو أخبز ونياتي. Sein Zimmer in Schwerin ist wie eine Studentenbude. Matratze auf dem Boden, niedriger Tisch, spartanisches Interieur. Zu Hause in Rostock bewohnt er ein Haus im Grün. Mit seiner Frau, einer Osnabrücker Juristin, die er beim Studium kennengelernt hat, und den beiden Söhnen. Der Jüngere macht gerade eine Ausbildung zum Erzieher, der Ältere sein Abi am Wirtschaftsgymnasium. In der Ecke seines Schweriner Zimmers steht Hikmets Instrument, fast der einzige Schmuck auf 15 Quadratmetern. Eine Laute, deren Griffbrett ein Knick hat. Deshalb heißt sie auch Knickhalslaute. Im Arabischen ist es kürzer. Ud. Ich singe ein Lied ist von Johann Wolfgang von Goethe aus seinem Gedichtsammlung Westöstlicher Diwan. Das Lied heißt Als ich auf den Euphrat schiffte. Als ich auf dem Euphrat schiffte, streifte sich der goldene Ring, Finger ab in Wasserklüfte, den ich jungs von dir empfing. Finger ab in Wasserklüfte, den ich jungs von dir empfing. Herr Dr. Al-Sabti, ich muss Ihnen sagen, wenn Sie glauben, dass durch Ihren Multikulti-Wahn der Weltfrieden ausbricht. Udo Pasteurs, Landtagsabgeordneter der NPD, Uhrmachermeister aus Wegberg bei Köln, jetzt Lübten. Seit 2014 ist er Bundesvorsitzender der NPD. Dann brauchen Sie sich nur mal ein bisschen östlicher zu bewegen, von hier aus 2 Stunden nach Berlin. Und mit dem Bürgermeister von Neukölln, der auch SPD-Mitglied ist, zu reden. Die Bürger hier wollen kein Multikulti à la Dr. Al-Sabti aus dem Irak, glaube ich, kommen sie. Diese rot-braune Welt des Al-Sabti wollen die nicht. Sie nennen ihn auch brauner Genosse. Man braucht ein wenig, um das zu kapieren. Der Iraker hat eine helle Haut. Kommt aber von da unten, ist also braun. Nazi-Logik. 1993 war Al-Sebti mit seiner Frau ins Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen gezogen. In das Haus, in dem ein Jahr zuvor Bewohner mit dem Tode bedroht worden waren. als es noch ein Asylantenheim war. Klar, hat man immer im Hinterkopf, oder Freunde von mir sagten, Mensch, du, das ist ja, kannst du nicht hingehen, das ist ja gefährlich. Aber ich habe andere Einstellungen. Also ich denke immer an das Gute des Menschen. Und sind wir auch in diesem Haus nachher eingezogen, 93. Ich habe überhaupt kein Problem im Hinterkopf, also dass ich Angst habe und so, überhaupt nicht. Wer heute sagt, diese ist typisch Ostphänomen, irrt man sich. Ich habe da gewohnt, ich habe 3,5 Jahre gewohnt, also bis 97, bis 98. Und da habe ich überhaupt kein Problem erlebt. Aber es gibt natürlich Angst von den Migrantinnen und Migranten, wenn sie heute hören, jetzt kommen wir nach Rostock, da war damals was. Ne? Also damit haben sie wahrscheinlich den Ruf Deutschland überhaupt, den Ruf überhaupt Mecklenburg auch so demoliert, aber so beschmutzigt, was natürlich nicht stimmt. Ich singe gerne, singe lieber als Musik spielen. Und singe südirakische Lieder, also sogenannte Aboudiye. Aboudiye ist ja eine südirakische Gesangart, wirklich aus der Seele singt man das und ist mehr Improvisation und spricht von Liebe zum Boden, Liebe zur Umwelt, und diese Liebe ist ja natürlich politisch gemeint. Und wenn man das Aboudiye auch wörtlich ins Deutsch übersetzt, heißt Vater des Schmerzens. Ich habe das in den Anfang an so gesungen. So ist es normal. Aber es gibt auch Leute, die improvisieren so. Und da kommt irgendwie die Jammergefühl, aber das ist Improvisation. Ja. Aber es ist, jeder hat seine Schule. Ja. Und in der Schule, wo ich war, also in der Grundschule, hat unser Musiklehrer auch das gefördert. Je mehr man improvisiert, je mehr gefühlvoller bringt und ein bisschen mit gebrochener Stimme bringt, dass du erfolgreich ist. Und man wurde belohnt, der Beste, der richtig gejammert hat, sozusagen. Im süddeutschen Raum bekommen auch die Leute, die zum Beispiel jodeln, so lange jodeln und gut machen. Also, und es ist im irakischen Gesang als nicht anders. Sawani, sawani, sawani, addabni dahar sha'ir. Zweimal die Woche und der macht dann für Fortgeschrittene. Ne? Fortgeschrittene. Asylbewerberheim Güstrow, Waldstraße. Die Heimleiterin und der Politiker in einem Raum mit 20 Stühlen. Immer wieder geht die Tür auf. Guten Tag. Woher kommt ihr? Wir kommen alles von Syrien. Syrien? Ja, nicht nur, wenn ihr Arabisch sprechen. Ja, hallo. Das passt. Hikmet kann gleich auf Arabisch umschalten. Immer mehr Heimbewohner trudeln ein. Draußen klebt ein Zettel. Bürgersprechstunde mit Dr. Hikmet Al-Sebti, Abgeordneter des Landtags, Fraktion Die Linke. Die meisten, die kommen, sind Männer zwischen 20 und 40. In diesem Raum sind sie nicht oft. Vorn eine weiße Tafel, auf dem Tisch ein dickes Bildwörterbuch, Eddingstifte, ein Schwamm. Alles wenig benutzt. Was mitnehmen und dann im Landtag irgendwas agieren kann. Mhm. Also die Sprache ist, wie gesagt, das A und O. Wir müssen mal auch das wirklich in Angriff nehmen. Die Frage ist eben auch die Finanzierung. Ne? Ja. Wenn Sie nachher einen Aufenthalt hatten, dann war es Pflicht. Da mussten Sie ja sowieso. Mhm. Aber jetzt für, sag mal, für die Neuankömmlinge hier ist es ein echtes Problem. Ne? Das ist eben nicht einfach. Und ich freue mich wirklich, dass ich ehrenamtlich hier Lehrer gewinnen konnte. Ist es eine Stunde in der Woche oder anderthalb Stunden in der Woche? Ich habe die Zeit nicht, um mich da eben hinzustellen und das schaffe ich nicht. Also das wird nicht. Die Frau wirkt überfordert. Sie leitet drei Heime. Die Unterbringung von Asylbewerbern ist in Deutschland privatisiert. In Güstrow haben die Malteser die Heime übernommen. Sozialarbeiter gibt es kaum, dafür Wachmänner. So ist es überall. Das Heim ist frisch renoviert, alles picobello. Alles hängt von Rostock ab, auch gerade Verwaltungsgänge und Behördengänge hängen. Also alles in Rostock, aber wir haben keine Möglichkeit hinzufahren oder Unterstützung hinzukommen. Am Eingang eine Pinnwand. Alle Mitteilungen auf Deutsch. Hier leben 100 Menschen aus allen Teilen der Welt. Deutsch kann fast keiner. Das ist keine Entwicklung für uns, weder sprachlich noch gesellschaftlich. Wir entwickeln uns nicht. Das heißt, nach ein paar Jahren wir bleiben die gleichen. Ein syrischer Arzt hat das Wort. Er ist Anfang 30, redegewandt, trägt eine silberne Brille. Ein Mann, auf den man in Mecklenburg warten müsste. Gerade läuft an den Unis des Landes eine große Werbekampagne. 180 Stellen für Ärzte an Krankenhäusern sind unbesetzt. Also bessere Sprachkurse finden in Rostock statt, kosten aber Geld. Und die Fahrkosten monatlich 115 Euro werden nicht erstattet. Ja. Für uns sind Menschen anderer Herkunft, anderer Kultur in unserem Land herzlich willkommen. Und diese Menschen vertreten wir Demokraten und für diese streiten wir. Landtag in Schwerin. Sozialministerin Manuela Schwesig, SPD, inzwischen zur Bundesministerin aufgestiegen, hält ein Buch in der Hand, das ihr irakischer Kollege geschrieben hat. Und nicht nur mit diesem Zitat, herzlichen Dank für dieses Buch, auch in vielen anderen Redebeiträgen hat Herr Al-Sabti, glaube ich, das erreicht. Ich weiß von vielen Kollegen, dass es Ihnen genauso geht, dass wir alle Fans von Ihnen sind und dass wir stolz darauf sind, dass auch in unserem Landtag jemand dabei ist, der objektiv davon reden kann, wie es ist, wenn man hierher kommt, zunächst als Fremder, und wie gut es ist, wenn man eine Willkommenskultur erlebt und wie wichtig es ist für unsere Kultur, dass wir Erfahrung und Wissen bekommen von Menschen wie Herrn Al-Sabti. Über dem Bett in dem Zimmer in Schwerin hängt ein alter Wandteppich. Auf der Kommode steht das Foto von einem von Al-Sabtis Brüdern. Er ist im Iran-Irak-Krieg gestorben. Die übrigen 7 Geschwister leben in der Welt verstreut. Kanada, Schweden, Frankreich. Nur eine Schwester blieb zu Hause. Also ich komme aus einer Goldschmiedfamilie. Ich gehöre zu ganz kleiner Religion im Irak, Mandaer. Und fast die ganze Mandaer im Irak arbeiten als entweder Goldschmied oder Lehrerinnen und Lehrer. Und die Goldschmiede, also von meinem Vater, der Laden, war für mich die erste Schule. Weil da sitzen die Leute und unterhalten sich. Und von der Goldschmiede habe ich wirklich viel gelernt. Wie man auch mit Menschen kommen kann. Und auch von der künstlerischen Seite. Der Vater war so sehr begabt, was eine Bearbeitung, das Gold in Schmuck. Und ich habe auch von ihm viel gelernt und wie man auch Menschen glücklich macht, auch wie man, sage ich mal, den Namen in Arabisch mit Kette oder im Hals gehängt wird und so, also alles Schmuck. Und da waren die Leute so glücklich, dass sowas man für sie macht und man macht Schmuck aus dem flüssigen Gold. Es ist der Frieden, der dir Hoffnung schenkt. Hikmet und seine 8 Geschwister sind entweder am 1. Juli oder am 1. Januar geboren. Der Einfachheit halber. Das legten die Behörden damals so fest. Hikmet hat den 1. Juli 1954 abbekommen. Die Eltern waren Analphabeten. Die Werkstatt ist verwaist. Die Kultur, die Religion, die Lieder der Mandaer nahezu ausgestorben im Irak. Mein Vater hatte so eine große Bekanntheit gerade oder Freundekreis. Da kamen Sängerinnen, Sänger und Musikanten zum Laden, von denen man auch viel gelernt, also ich zumindest viel gelernt habe. Zu denen gehört der legendäre Sänger Dachel Hassan, der auch also ganz bekannte Sänger im Irak gewesen und bis heute. Also wenn er da sitzt, der singt auch dabei und Vater natürlich singt und begleitet ihn, er hört ihm gerne zu, ich auch, und nebenbei auch arbeitet. Und so ist es total, also es ist total andere Kultur, also so unbeschwert auch. Man kannte diese religiöse, Unterschiede nicht. Christ neben Schiit gelebt, und ohne ihn zu fragen, wer bist du denn überhaupt, was gehörst du zu welcher Religion? Sunniten mit man da eher, also das war so eine Mosaikgesellschaft, weil Sozialisten, Kommunisten, junge Menschen, Friedenaktivisten dürfen zu Saddam-Zeit nicht öffentlich arbeiten. Also wir haben alle unsere politische Aktivität, alles im Untergrund. Und das war so Sunniten und Schiiten und so. Ich ging zu Freunden, richtig stockschiitisch, die auch gebetet haben, aber in ihrem Zimmer hängt Marx, Engels, Lenin. Oder in ihrem Zimmer hängt große Poster von Alexanderplatz. Oder irgendwelche Poster von DDR oder irgendwas. Also so habe ich den ehemaligen Irak immer in Erinnerung. Wenn die Sitzungswoche des Landtags im Schweriner Schloss beginnt, findet sich Hikmet Al-Sebti mit blauem Hemd im dunkelgrauen Anzug pünktlich um 8 Uhr in der Schlosskirche ein. Auch wenn die Andacht auf Plattdeutsch gehalten wird. Da werde ich leider nicht so viel verstehen, aber weil meine Plattdeutschkenntnis so beschränkt ist. Aber ich bemühe mich. Ich bin ja großer Fan von dieser Sprache. Und ich fördere gerne die Sprachen, die in die Vergessenheit geraten werden. Und Plattdeutsch gehört zu dieser Kultur. Seine Lippen deuten ein Mitsingen an. Als er im Landtag, Drucksache 1423, den Antrag gestellt hatte, Plattdeutsch an Schulen und in Kindergärten mehr zu fördern, wurde das abgelehnt. Das ist ihm bis heute ein Rätsel. Nur die Rechten hatten damals zugestimmt. Sollte er sich nun freuen oder ärgern? Einmal hat er selbst eine Andacht in der Schlosskirche gestaltet. Es kamen kaum Leute. Er nimmt es nicht persönlich. Das hat er sich zum Prinzip gemacht. Bloß nichts persönlich nehmen. Also, das war eine tolle Atmosphäre. Leider nicht viel von den Abgeordneten. Aber da waren auch Mitarbeiter. Und ich habe zumindest mit meinem Kollegen Professor Müller von Hochschule für Musik und Theater über meine Religion erzählt. Also, Christentum, ist praktisch purer Sozialismus. Hilf den anderen, öffne dich den anderen. Also es spricht auch für Gesellschaft, die Demokratie und Vielfalt. Und das ist Sozialismus, wenn man das so will. Inshallah, sang Hikmet in der Schlosskirche an diesem Tag, als kaum einer zu seiner Andacht kam. So Gott will, heißt das. Das Lied, in dem es um Liebe geht und darum, den anderen einfach sein zu lassen, würde eigentlich auch heute gut passen. Denn nach der plattdeutschen Andacht ist Landtagssitzung. Und da bringt er wieder einen Antrag ein. Drucksache 6-1759 für eine Willkommenskultur in Mecklenburg-Vorpommern. Ein gemeinsamer Antrag aller demokratischen Fraktionen wird also nicht abgelehnt. Und jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 17. Ich bitte um ein wenig Ruhe. Kommunales Schlaglochprogramm neu auflegen, die Drucksache 6-1746. Und das Wort zur Begründung hat die Abgeordnete Frau Dr. Schwenke von der Fraktion Die Linke. Das parlamentarische Spiel. Der Antrag der Frau Dr. Schwenke wird abgelehnt, so wie auch jeder Antrag des Dr. Al-Sebti abgelehnt wird und der eines jeden Politikers aus der Opposition. Al-Sebti hat lange gebraucht, um die Spielregeln zu verstehen. Hat immer wieder voller Hoffnung neue Anträge geschrieben, Themen gesucht, recherchiert begründet. Am Anfang habe ich, wo meine Anträge abgelehnt oder unsere Anträge, die ich eingebracht habe, abgelehnt wurden oder abgelehnt werden, habe ich gedacht, das kannst du nicht weitermachen. Das ist ein bisschen, du arbeitest praktisch ja für den Papiereimer. Aber im Laufe der Zeit habe ich doch gesehen, dass man kann was bewegen. Man kann auch Themen, wenn man die oft dreht, wie Thema Flüchtlinge, da macht man die Politiker aufmerksam auf ein Thema. Man muss lernen, also ich denke, das Leben geht nicht zu Ende. Danke, Frau Schwenke. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 6/1746. Wer dem zuzustimmen will, stehen oder die bitte ich um ein Handzeichen. Es gibt Augenblicke, die sind bitter. Die Gegenprobe? Besonders bitter sind aber die Augenblicke, wenn die NPD einem Antrag der Linken zustimmt. Und die Enthaltungen? Da kommt man in Teufels Küche mit seinen Gefühlen, sagt Al-Sebti. Damit ist der Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 6/1746 abgelehnt. Bei Zustimmung der Fraktion Die Linke und Fraktion der NPD, bei Gegenstimmen der Fraktion der SPD, der CDU und Bündnis 90 Die Grünen, bei keinen Enthaltungen. Ansonsten arbeiten auch die Rechten für den Papierkorb, denn es gibt eine Absprache. Wir haben schließlich auch diesen Schweriner Weg, dass wir mal alle Anträge der NPD mit einer Stimme von einer Fraktion dagegen redet. Das klappt sehr gut, aber manchmal zerfetzen uns auch im Beisein der NPD und dann reiben sich die Hände und lachen sich die Fäusten. Also, ich finde es auch manchmal nicht richtig. Wir sollen miteinander noch ein bisschen liebvoller gehen, noch gefühlvoller und nicht so gegenseitig. Liebevoll, gefühlvoll. Wer sagt denn sowas als Politiker? Hikmet Al-Sebti hat es sich noch nicht abgewöhnt. Frauen hören es gern. Für Männer ist es zu weich. Für Politiker allemal. Ja, leider nicht. Deswegen also bin ich wahrscheinlich auch kein richtiger Politiker. Ich war am Anfang richtig gedemütigt. Also so ein bisschen traurig. Aber ich bin jetzt ein bisschen daran gewöhnt. Und da habe ich gedacht, lieber ein bisschen langsam, nicht viel Anträge, mal schauen. Kommen lassen. Es ist mir eine Sache gelungen mit dem Dolmetscherpol, also dass diese Idee, dass wir Migranten helfen können, damit ein Pol zu bauen für alle Sprachen und dass ein Dolmetscher zur Verfügung steht für meinetwegen eine Frau mit Migrationshintergrund im Gericht oder bei Psychiatrie oder beim Gynäkologen oder naja, dass die Kinder nicht mehr als Dolmetscher benutzt werden. Ne? Im Asylheim in Güstrow wendet sich ein gedrungener Mann mit Igelfrisur an Hikmet Al-Sebti. Er erzählt, dass er im syrischen Verteidigungsministerium gearbeitet habe, dass seine Familie deshalb in Gefahr sei, dass er Angst habe, auch in Deutschland. Also die Sicherheitslage für die Menschen, also die im Ministerium arbeiten, ist sehr prekär, wenn sie ins Ausland fahren. Der junge syrische Arzt mit der silbernen Brille legt seine Hand auf den Arm des Mannes. Also ich habe einen Asylantrag gestellt und seit 8 Monaten habe ich überhaupt keinen Bescheid bekommen. 8 Monate, genau. Das ist nicht normal. Der Mann schiebt Hikmet jetzt einen dicken Ordner zu. Arabische und deutsche Schriftstücke. Alle sauber abgeheftet. Seine Familie ist dort bedroht. Und da habe ich ihm einen Rat gegeben, da er Anwalt in Berlin hat, dass er an den Anwalt herantritt. Sagt, hier, ich möchte gerne einen Antrag auf Familiennachzug stellen. Denn könnte seine Familie mit diesen Kontingentflüchtlingen, diese 10.000, die Bundesregierung übernommen hatte, noch kommen. Also wir haben jetzt nur 24 Personen hier in Mecklenburg-Vorpommern von 10.000. Rostock-Dirko, Begegnungszentrum der Volkssolidarität. Hier spielt die Band Uhud El Mahabe, Blumen der Liebe. Einspielen vor dem Konzert. Eine Art Nachbarschaftstreff. Zimmerpalmen, selbstgemalte Bilder an der Wand, Urlaubsfotos aus fernen Ländern. Die Einwohner sollen mitbekommen, wer so alles in ihrer Stadt lebt. Ich wünsche, ich könnte heimkehren, die Erde der Heimat grüßt, die Türstelle der Welt. Auf der Bühne, die keine ist, sondern nur eine freie Fläche vor den Fenstern, stehen neben Hikmet eine afrikanische Sängerin, zwei syrische Doktoranden von der Hochschule für Musik in Rostock und ihr deutscher Professor Hartmut Möller. Er packt sein Cello aus. Das fing an mit Bunt statt Braun. Da gab es eine Aktion, dass Rostocker Musiker aufgenommen werden sollten, um die Breite einfach der musikalischen Immigrantenszene da abzubilden. Und das wurde von meiner Kollegin Britta Sweers, die war Musikethnologin, der hatte ich gesagt, die soll diese ganze Sache leiten. Und die sagte, ja, sie kümmert sich um die russischen Sänger und um die afrikanischen Trommler. Da gibt es aber noch so einen Araber. Und das wäre für sie doch als Frau vielleicht ein bisschen schwierig, mit dem zu sprechen. Ich dachte gleich an so einen Scheich oder was. Und rief dann an und dann meldete sich eine nette Stimme, Dr. Hikmet Al-Sabti. Und dann haben wir uns im Café getroffen und haben uns gleich blendend verstanden. Dann kam er irgendwann in die Hochschule mit seiner Laute und dann fingen wir an, ein Lied zu spielen. Er versuchte mir das nahezubringen, aber ich fragte natürlich, wo sind die Noten? Nein, Noten brauche ich nicht. Dann fing er an zu singen und sagte, an der Stelle sollst du einsetzen. Ja, wo, welche Stelle? Ne? Ich verstand ja kein Wort von dem. Verstehe ich auch heute noch nicht. Ne? Und dann haben wir allmählich das aufgeschrieben, aber es wurde bei jedem Mal anders gesungen. Ne? Migrationshintergrund bedeutet in der Sprache von Ihnen Pseudodemokraten wohl Heiligenschein. Migranten sind alle, ganz toll, alle sind willkommen, Ausnahmen gibt es keine. Michael Andrijewski, Landtagsabgeordneter der NPD, Jurist aus Baden-Baden, jetzt Anklam. Es soll, so habe ich gerüchteweise gehört, aber auch wenige erfreuliche Migranten geben. Manche Leute behaupten, es gebe auch religiöse Fanatiker, Terroristen oder Kriminelle mit Migrationshintergrund, Autodiebe aus Osteuropa, Einbrecherbanden vom Balkan, kriminelle Clans aus dem Libanon, die sizilianische Mafia. Wenn wir Abend gehen irgendwo zu einem Freund, chillen, heute zu sagen, die Leute, da gab es ein bisschen Alkohol, Arak, und dann geht mit Abude. Und die anderen, die da sitzen, also wir hatten keine Musikinstrumente, eine nahm den Topf, der andere nahm auch zwei Löffel ans Glas. Und so war ein Lied entstanden. Im Untergrund haben wir auch Friedenslieder gemacht und politische Lieder gemacht, auch um diese Art. Also mit nur einfach auf dem Wir haben den ach so kostbaren Migranten den roten Teppich auszurollen. Wir haben sie von vorne bis hinten zu bedienen. Wir haben uns ihnen anzupassen. Unbestritten ist Herr Dr. Al-Sabti, der auch die größte Bereicherung, die Deutschland in seiner tausendjährigen Geschichte erfahren hat, jetzt auch auf dem Buchmarkt. Sie gestatten, dass ich auf die Verfilmung warte. Im Güstrower Heim hält ein sehr junger Mann mit Milchbart, keine 20, als Septi einen Umschlag hin. Seine Jacke hat er nicht aufgemacht, so als wolle er gleich gehen. Also, irakischer Christ, der ist seit 6 Monaten hier, der hat heute einen Bescheid bekommen. Nach diesem Bescheid muss er irgendwie abgeschoben werden. Aber wohin? Es gibt keine diese Abschiebe in den Irak. Bis jetzt ist ja keine Praxis. Damals wurden die Iraker nach Syrien und Jordanien abgeschoben. Aber Syrien ist in Jordanien zurzeit sowieso heißes Pflaster. Er hört gleich den Bescheid. Mal schauen, was da drin ist. Der junge Iraker hatte nur das Anschreiben in dem Umschlag. Nun läuft er und holt den Bescheid. Die beiden Papiere kann er nicht unterscheiden, da er sie auf Deutsch weder lesen, geschweige denn verstehen kann. Der kriegt das auf Deutsch, aber in Arabisch nicht. Es bleibt jedem überlassen, das ist schwierig. Ich meine, wir merken hier in diesem Hahn, also das ist auch sehr dürftig, wie der Kollege sagte gerade. Wir haben überhaupt keine Broschüre, keine Vorschriften, wie wir uns verhalten. Sie haben über Rechte und Pflichten, wissen Sie nicht. Innerhalb von wenigen Tagen müssen der Mann, der kein Deutsch kann, und sein Anwalt, der kein Arabisch kann und den er telefonisch schlecht erreicht, Einspruch eingelegt haben. Wenn dann die Leiterin, die sich zwischen den Heimen dreiteilen muss, nicht da ist und nicht rechtzeitig agieren kann, etwa beim Anwalt anrufen oder sich um einen Dolmetscher kümmern, dann heißt es Abschiebung. Sofort. Und weil man es nicht lesen kann, unterschreibt man es. Also praktisch, man unterschreibt seine Abschiebung. Das kommt als Septi bekannt vor. Er hatte als Student in Göttingen seine Abschiebung unterschrieben. Die Ausländerbehörde Göttingen hat mich eingeladen, sagte es ja die Abschiebung, wo ich dachte, das wäre mein Aufenthalt, aber ich konnte das Amt Deutsch nicht so gut. Und bin ich mit diesem Stempel zu meinem Freund gegangen, voller Freude, und er sagte, das ist Abschiebung. Er wurde nach Spanien abgeschoben. Nach 2 Jahren meldete sich sein Anwalt, er könne nun zurückkommen. Er, der Anwalt, habe damals eine Frist nicht eingehalten. Nun sei alles wieder in Ordnung. Als Septi konnte weiter studieren. Als Kommunist war er aus dem Irak geflohen. Einem Land, von dem der Westen gedacht hatte, es sei kommunistisch. Zur jungen Zeit, so 15 Jahre alt, hat mich mein Freund, mein bester Freund Saadi, angesprochen. Saadi, Brüder, waren alle Marxisten. Wir haben Flugblätter natürlich schwarz verteilt und transportiert von einer Hand zu Hand. Wir haben Lieder gemacht, ich habe Lieder für den Frieden gemacht, für soziale Gerechtigkeit, und ohne diese linke, ohne diese sozialistische Ader wäre ich wahrscheinlich bei der Baath-Partei gelandet und hätte ich für den Tyrannen Saddam, Lieder gesungen, und dann wäre ich ja Star geworden. Aber es ist mir auch eine Sache passiert, da muss ich ja auch erzählen. Wir hatten einen Auftritt in der Hauptstadt Bagdad, das war, glaube ich, 1979. Und wir waren ausgewählte Musiker und Sänger von unserer Stadt Nasrieh. Und dort in der Nacht kam der irakische Geheimdienst auf uns zu. Und er hat alles, das Programm, was wir vorbereitet haben für das Fest, geändert. Und also jemand hat gesagt, der Text ist hier, wird heute komponiert und du singst das. Und das Lied, der Text war so fürchterlich. Du, Saddam, du bist unser Held und wir lieben dich über alles. Du bist ja unser Führer und so weiter und so fort. Also ich habe das gesungen, leider. Und dieses Lied wurde ein paar Mal im irakischen Fernsehen mal gezeigt. Das war für mich sehr hart, weil viele Freunde, die einfach gesagt haben, du bist ja Verräter sozusagen. Ja, das tat weh. Ich meine, wenn ich heute daran denke, tut auch immer noch weh, aber man muss darüber hinweg. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera. Noch eine alte Musik aus seinem alten Leben. Eine Schallplatte. Im Untergrund wurde ihm der Deckname Victor Jara gegeben. Der Name jenes chilenischen Volkssängers, den Pinochet-Soldaten im September 1973 die Hände abhackten und ihn töteten. Der Sänger mit der sanften Stimme galt den Militärs als einer der schlimmsten Feinde. Die DDR stand auf der Seite von Jara und Allende und nahm viele chilenische Flüchtlinge auf. Saddam ist so ein Mensch, der kennt keine Gnade. Leider wurde falsch eingeschätzt von der DDR und also für uns Sozialisten oder Kommunisten, die Zusammenarbeit der DDR mit ihm war enttäuschend. Zumal in den 70er Jahren hat die DDR mal ganzes große Sicherheitsapparat gebildet in Bagdad. Große Sicherheitshauptquartier hieß das damals. Es war ein Milliardenauftrag. Und die DDR hat auch die Panzer oder Militärgeräte sowohl an Irak als auch an Iran während des Irak-Iran-Kriegs. Also eigentlich für die DDR habe ich geschwärmt. Ein einziges Mal war ich zu Besuch. Ja. Der Besuch beschränkte sich darauf, dass Hikmet al-Sebti 1980 um Asyl in der DDR bat. Die Grenzbeamten in Ost-Berlin sagten, er solle doch mit der S-Bahn nach West-Berlin weiterreisen. Die DDR sei kein Asylland für solche wie ihn. Er tat es. Al-Sebti kam von West-Berlin nach Westdeutschland in die Eifel. Ein kleines Dorf. Auf der Straße, im Laden, im Bus, überall versuchte er Deutsch zu sprechen. Er musste nicht lange im Heim leben. Damals saß man da nicht 10 Jahre fest, so wie es heute Asylsuchenden mit der sogenannten Kettenduldung gehen kann, sagt Al-Sebti. Er lernte schnell, studierte in Göttingen Agrarwissenschaften, promovierte in Bonn. Al-Sebti? Hallo, Ein. Hallo, hallo, Nawal. Hallo, Schlonisch, hallo, Nawal, Schlonisch. Jetzt, als Abgeordneter, hat er es oft mit Menschen zu tun, die nach 10 Jahren in Deutschland kaum ein Wort Deutsch sprechen, weil sie die ganze Zeit in einem Asylbewerberheim irgendwo im Wald feststecken. So wie die Frau, die gerade anruft. Das Heim in Jürgensdorf bei Tetero wurde endlich geschlossen. Lange hatte auch Hikmet al-Sebti dafür gekämpft und immer wieder geredet und geredet im Landtag. Doch die Hoffnungen der Frau, nun in eine Stadt und sei es eine kleine zu kommen, sind dahin. Ja. Die Landesregierung hat diese dezentrale Verteilung so chaotisch gemacht, dass Menschen in kleinen Kaff, in kleine Gemeinde gelandet sind, wie Blankensee. Diese irakische Frau, die gerade angerufen hat, und eine Perserin mit Kind. Nur eine Straße ist und jeder kennt jeden und die Leute genieren sich, zu den Deutschen zu gehen, zu den Einheimischen zu gehen, weil sie denken, naja, mit unserem Deutsch können wir wahrscheinlich ausgelacht werden. Also Teufelskreis. Es wäre doch viel logischer, wenn man diese bereichernden Einwanderer in die ärmsten Länder lenkt. Da hätten Sie zum Beispiel was reißen können, Herr Dr. al-Sebti. Die brauchen Sie wirklich. Michael Andrijewski. Ich habe extra für Sie mal das Ranking der 10 ärmsten Länder der Welt aus dem Internet gefischt. Das wären zu Ihrer Auswahl Togo, Äthiopien, Guinea, Niger, Eritrea, Sierra Leone, Malawi, Liberia, Kongo und Burundi. Die brauchen eine Bereicherung durch Migranten viel mehr. Suchen Sie sich eins aus, ab nach Burundi. Wer Deutsch reden kann. Ja. Neuankömmlinge bei Al-Sebtis Bürgersprechstunde in Güstrow. Die Frau mit den kurzen roten Haaren, deren Muttersprache Persisch ist, die aber etwas Arabisch spricht. Sie erzählt von ihren Schmerzen am rechten Auge und dass es so schwer ist, einen Arzttermin zu bekommen. Das ist das Problem mit der versicherten Karte. Das ist ein Asylbewerber, der zum Arzt geht. Er braucht praktisch die Bestätigung des Amtsarztes. Ne? Der Amtsweg geht so. Ein Asylbewerber muss zuerst sein gesundheitliches Problem in der Ausländerbehörde vortragen. Dann muss der Amtsarzt im Gesundheitsamt zustimmen. Dieser Bescheid geht zum Sozialamt und von dort zu dem Heimbewohner. Erst dann darf er sich einen Arzttermin geben lassen. Ausnahmen gibt es nur in absoluten Notfällen. Die Ärzte stopfen uns mit Tabletten, ohne uns irgendwie so mit uns im Gespräch zu führen. Er sagt den Arzt, wir gehen zum Arzt. Der Arzt schickt uns zum Sozialamt. Sozialamt gibt uns einen Termin spät. Und so, sagt er, seit 3 Monaten bekomme ich keinen Termin. Und er sagt, ich brauche psychologische Betreuung. In Güstrow, einer Stadt mit 30.000 Einwohnern, gibt es mehrere traumatisierte syrische Bürgerkriegsflüchtlinge und 2 niedergelassene Psychotherapeuten. Einer davon ist Kinderpsychologe. Auf dem flachen Land, wo es die meisten Asylbewerberheime gibt, ist die psychologische Betreuung noch prekärer, nicht nur für Flüchtlinge. Als Septi fragt die Besucher seiner Sprechstunde, ob sie mit den Anwohnern Probleme hätten. Kopfschütteln. Bevor das Heim vor einem Jahr eröffnet wurde, hatten die Rechten dagegen demonstriert. Es gab eine Gegendemo von Güstrowern, die nichts gegen das Heim hatten. Nach dem Studium bin ich nach Mecklenburg gekommen, als Pharmavertreter. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann vielleicht kann ich jetzt in meinem Job arbeiten, als promovierter Agraringenieur Tierernährung, und kann Ihnen zeigen, so viel, so Stapel an Bewerbung habe. Überall habe ich mich beworben. 10 Jahre lang bekam Dr. Hikmet als Septi keine einzige Einladung zu einem Bewerbungsgespräch. Er machte eine Prüfung zum Dolmetscher und Sprachmittler, arbeitete freiberuflich, auch bei der Polizei und bei Gericht. Er sah viele Asylbewerber, die jahrelang im Heim lebten und verurteilt wurden, weil sie ihren Landkreis verließen, um Verwandte zu besuchen. Er wollte in die Politik, prüfte die Parteiprogramme. Und der von der DDR enttäuschte irakische Kommunist landete bei den Postsozialisten und übernahm ein Café in Rostock, Ali Baba. In diesem Café, da hatten wir jemanden, der NPD war. Ich sag mal nicht, vielleicht wahrscheinlich nicht organisiert, aber der war Nazi sozusagen. Der kam ins Café und trank bei uns Kaffee und ein Bierchen. Und an einem Abend kam er gerannt und suchte Schutz bei uns. Hinter ihm liefen ein paar Leute. Wir wissen nicht, wer das ist. Wir haben den Schutz gegeben. Da kam am nächsten Tag zu uns. Wir haben uns sind uns begegnet. Im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass die Haare ist anders geworden. Das ist nicht mehr glatt rasiert. Irgendwann sagte er, dass er die Stadt verlässt, es zieht um. Und er hat sich von seinen Gedanken, narzisstischen Gedanken, befreit. Das hat mich sehr gefreut, weil das war irgendwie so rührend. Gewisse Parteien, voran die Linke mit einem Durchschnittsalter ihrer Mitglieder in Mecklenburg-Vorpommern mit knapp unter 70, Michael Andrzejewski, hoffen, Migranten würden sie vor dem Tod durch Vergreisung retten. Einen Helfer haben sie auch schon gefunden. Wenn man irgendwas anderes sagt, muss man das nicht so richtig sich vertieft in eine Materie, dass man sich sofort beleidigt fühlt. Es ist halt meine Einstellung, ich denke immer an das Gute des Menschen. Und schließlich, wenn man miteinander gut auskommt, da kann man auch anderen Menschen ändern. Also mir wäre lieber, dass die NPD nicht gibt. Das wäre ja schön. Aber wenn Sie im Parlament sind und mit Ihnen mal zusammenarbeite oder mit Ihnen irgendwie in einem Ausschuss sitze, dann halte ich mich daran, dass Sie alles Menschen sind und dass wir uns respektieren und akzeptieren, ohne irgendwelche Beleidigungen und so. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 18, die Beratung des Antrages der Fraktion der NPD, Armutsflüchtlinge stoppen, EU-Freizügigkeit für Bulgaren und Rumänen aussetzen, die Drucksache 6/1749 und das Wort zur Begründung hat der Abgeordnete Herr Pasteurs. Schon jetzt ist aus den Berichten des Deutschen Städtetages zu entnehmen, dass die Fremden unmittelbar nach Einreise hohe Kosten im Bereich der Gesundheitsfürsorge auslösen. Die wenigsten über einen effektiven Impfschutz verfügen, wenn sie in unser Land kommen und daher auch im Bereich der ansteckenden Krankheiten ein Gesundheitsrisiko für die deutsche Bevölkerung darstellt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Vortrag hat mich wirklich gewundert. Gerade Udo Pastor, der redet von Krankheiten. Nun frage ich mich, wer ist krank in dieser Bevölkerung? Das sind Sie. Und zwar hier. Sie sind krank im Kopf und deswegen rate ich Ihnen, so schnell zum Arzt zu gehen. Sie beschäftigen uns mit so einem Antrag. Es geht Ihnen bei diesem Antrag, wie auch bei Ihren vorherigen Anträgen, um eine antiziganistische, rassistische Hetze gegen EU-Bürgerinnen aus Bulgarien und Rumänien. Dr. Al-Sabti, wenn hier so ein brauner Genosse wie Sie gerade mit Ihrer braunen Gesinnung hier versuchen, den Leuten zu erklären, dass es eine deutsche Minderwertigkeit gibt, an dem Beispiel, dass es pro 1000 Zuwanderer mehr Akademiker gäbe als im Schnitt bei den Deutschen, dann sagt das schon mehr über Ihre subjektive Verirrung aus, als das, was danach kam. Meine Schwiegermutter hat zu ihrem Sohn gesagt, wenn er irgendwie in der Küche laut geredet hat, sie gesagt, ruhig, Brauner. Und da habe ich gesagt, ruhig, Brauner. Mensch, das ist ja keine Beleidigung, das ist ein bäuerlicher Spruch. Das hat mit den Pferden zu tun. Und habe ich dann gesagt, ja, ruhig, Brauner. Dann haben alle Kolleginnen und Kollegen auch gelacht und sie auch sich, über sich selbst haben sie auch gelacht. Deswegen auch immer, wenn ich das wiederhole, da lachen sie über sich selbst. Und ich finde, naja, etwas Lustiges, das muss auch so sein. Zwei Stunden war Hikmet der Kummerkasten der Asylbewerber in Güstrow. Jetzt ist die Heimleiterin wieder aufgetaucht. Also Frau Kiel, wir haben jetzt einen Anschlag auf Sie. Setzen Sie sich hier. Nur einen. Wir haben heute Thomas Gespräch mit den Leuten. Sie haben wirklich hier kein Problem, muss man sagen. Diplomatisch, höflich. Sie sind zufrieden und das freut mich so sehr natürlich. Also ich freue mich auch für die Menschen. Zuerst loben, dann ans Eingemachte. Gibt es Möglichkeit, dass hier, da hier 50 Leute arabisch sprechende Menschen in diesem Heim, dass mal eine Möglichkeit, Umfrage machen, hey Leute, egal an welchem Tag der Woche oder Monat, da kommt jemand, der euch für anderthalb Stunden, zwei Stunden Sachen erklärt. Die Heimleiterin schaut skeptisch. Was ist mit denen, die nicht Arabisch sprechen? Wer erklärt denen die Welt? Wie soll man das schaffen, in jeder Sprache jemanden zu finden, der hilft? Ohne Geld. Fürs Erste will Al-Septi kommen und dolmetschen. Und einen Rostocker Anwalt mitbringen, der auf Asylrecht spezialisiert ist und sich seit Jahren für minimales Geld engagiert. Abschied in Güstrow. Als die Heimleiterin weg ist, zeigt die Frau aus dem Iran auf die gegenüberliegende Tür mit der Aufschrift Kinderspielzimmer. Die sei leider meistens verschlossen. Den Hausmeister zu fragen, traut sie sich nicht. Er hat eine Frau kommen sehen, diese Samira. Der hat geschrien, nein, ich wollte diese Seite reinkommen. Und ich habe gesagt, wieso schreien sie die Menschen so an? Aber eigentlich ist ja das Heim ist nicht schlecht hier. Aber dieser Großlöserwitz, da ist nichts. Das ist so runtergekommen, wird saniert für neue Ankömmlinge, für Menschen aus Syrien und aus Serbien. Aber wo die deutschen Wohner leben, werden nicht saniert. Und das finde ich nicht richtig. Also das finde ich wirklich nicht gut. Da haben sie ja natürlich die NPD ausgenutzt. So eine Situation haben sie ja ein Flugblatt verteilt mit irgendwelchen Leitfaden zum Umgang mit den Asylanten in der Nachbarschaft und sowas. Also. Als er nach Hause, also in sein Zimmer in Schwerin kommt, hat er ein Flugblatt in der Post. Die NPD warnt vor steigender Kriminalität, Müll und Lärm durch die Asylbewerber in Groß-Lüsewitz. Die nächste Baustelle für Hikmet. Am liebsten würde er sagen, haltet doch mal die Klappe. Macht er aber nicht. Unter Deutschen. Hikmet Al-Septi und die Politik. Feature von Alexa Hennings. Technische Realisation Elke Kellermann und Sebastian Ohm. Regie Nikolai von Koslowski. Ich bin Julia Hummer. Redaktion Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2014.